Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Fragesätze Übung 2 Kurze Fragen Schreiben Sie. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Wie heißt du? Wanda. B. Woher kommst du? Aus Krakau. C. Wo wohnst du? In Frankfurt. D. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin. E. Was sprichst du? Ich spreche Polnisch, Englisch und Deutsch.